Lektion 1, Text 7. Oh, Entschuldigung. Ja, bitte? Oh, guten Tag. Ist da nicht 36, 49, 57? Nein, hier ist 3, 6, 4, 9, 5, 7. Oh, Entschuldigung. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.